Wenn Justin Forsythe, stellvertretender UNICEF-Direktor von über 50 Millionen Kindern auf der Flucht, redet, dann hat er nicht Zahlen, sondern Bilder im Kopf. Da ist das junge Mädchen aus dem Norden Nigerias, geflohen vor Krieg und Terror, fast verdurstet in der Wüste und dann in einem Erdloch in Libyen gefangen gehalten. 8 Monate, vergewaltigt, wieder und wieder. She was locked in an underground prison in Libya. Irgendwann kam sie über das Meer nach Lampedusa, ist jetzt in Sizilien, aber ihre Schleuser wollen sie noch immer als Prostituierte verkaufen. Der erste globale Bericht zu Flucht und Migration von Kindern. Er ist eine Zusammenfassung des Grauens. 28 Millionen der 50 Millionen Kinder auf der Flucht vor Krieg und Terror. Die Gesamtzahl der Flüchtenden. Sie hat sich im vergangenen Jahrzehnt verdoppelt. Als das Bild des im Mittelmeer ertrunkenen Jungen Aylan Kurdi um die Welt ging, hielt die Welt vor über einem Jahr kurz inne. Aber dieser kleine Junge, der starb, er ist eben nur ein kleiner Teil der großen traurigen Erfahrung von Kindern und ihren flüchtenden Familien. Kinder stellen ein Drittel der Weltbevölkerung, aber die Hälfte aller Flüchtlinge. 70% aller Kinder, die in Europa in diesem Jahr bisher einen Asylantrag stellten, kommen aus Syrien, Afghanistan und dem Irak. 100.000 davon kamen allein. Eine Zahl dreimal höher als noch 2014. Kinder auf der Flucht, traurige Superlative überall. So this is a growing crisis. It's a children's crisis. Eine wachsende Krise, eine Krise für Kinder und mit Kindern, sagt UNICEF. Während Italien sich laut UNICEF bemühe, speziell Kindern Bildung, Pflegefamilien, Traumaaufarbeitung zu gewährleisten, gehe es anderswo deutlich schlimmer zu. In Griechenland und in Teilen des Balkans ist es dramatisch schlechter. In Griechenland bekommen Kinderflüchtlinge, die allein kommen, praktisch keine Hilfe. In Greece with very little support in terms of health and education. Am 19. und 20. September finden hier in New York gleich 2 Flüchtlingsgipfel statt von den Vereinten Nationen und auf Einladung der USA. Dass die deutsche Kanzlerin nicht dabei sein wird, für UNICEF-Direktor Justin Forsythe kein Grund, ihre Rolle nicht als Muster für die Welt zu loben. Angela Merkel ist außerordentlich mutig und von Prinzipien getrieben, eine der größten Menschenfreunde unserer Zeit. Die Deutschen sollten stolz sein, eine Kanzlerin mit diesen Prinzipien zu haben. I think the German people should feel proud. Für die anstehenden Flüchtlingsgipfel hat UNICEF 6 Kernforderungen aufgestellt. Kinder müssten vor Ausbeutung und Gewalt geschützt werden. Kein asylsuchendes Kind dürfe in Haft sein. Familien sollten zusammengehalten, Kinder, Schule und Bildung gewährt und auf der ganzen Welt Diskriminierung und Fremdenangst bekämpft werden. Die simple Botschaft an die Welt voller flüchtender Kinder: Behandelt Kinder wie Kinder, sagt der UNICEF-Direktor. We should treat them as children. Nach allem, was sie erlebt haben, Vergewaltigung, Krieg und Tod, die erste Reaktion muss stets humanitär sein. These children needs to be a humanitarian one. Die UN-Kinderrechtscharta, sie weise den Weg. Dass die USA sie bis heute nicht ratifiziert haben, nicht der einzige Schönheitsfehler einer Welt, auf der mittlerweile jeder zweite Flüchtling jünger als 18 Jahre ist.